Stein ist Sonder Schuld, wenn sich die böse Welt so hart an ihm verletzt, ja über ihn zur Hölle fällt, weil sie boshaftig an ihn rennt und Gottes Wut und Gnade.